1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Mann, oh Mann. 5 Minuten Verspätung. Asche auf unser Haupt. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Wir beginnen jetzt direkt mit unserer Sendung, mit einer freien Themennacht, wie immer freitags. Das heißt, also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sarah. Und die Sarah ist 24 Jahre alt, genau. Hallo Sarah. Hallo, guten Morgen. Um was geht's? Ich bin in der 17. Schwangerschaftswoche und ich habe also heute Nachmittag, also Freitagnachmittag erfahren, dass mein Kind Trisomie 21 haben wird. Das erklärst du uns nochmal genau, was das ist? Das ist das Down-Syndrom. Also Leute kennen das eigentlich unter Down-Syndrom. Ja. Das ist der Fachbegriff Trisomie 21. Ja. Das heißt, die Kinder sehen dann so mongoloid aus. Ja. Genau, früher hat man gesagt mongoloid. So hat man es früher gesagt. Das hast du jetzt erfahren? Ja. Wie hast du das erfahren? Ich war in der 15. Schwangerschaftswoche beim Ultraschall und der Gynäkologe hat mir also gesagt, dass die Nackenfalte zu groß ist und dass er empfiehlt, eine Fruchtwasseruntersuchung zu machen. Ja, natürlich mir die Risiken und Nebenwirkungen alles erklärt. Und ich habe dann auch zugestimmt, mein Freund auch, und habe das halt machen lassen. Ja, und heute habe ich halt das Ergebnis erfahren. Warum hat der Arzt das empfohlen, das machen zu lassen, diese Fruchtwasseruntersuchung? Ja, durch diese vergrößerte Nackenfalte. Man sagt halt, dass diese, wenn die Nackenfalte vergrößert ist, besteht der Verdacht, dass eine Behinderung in irgendeiner Weise vorliegen kann, muss aber nicht. Ach so, daraus konnte man nicht sehen, was für eine Art von Behinderung, nein, nur dass irgendeine Behinderung vielleicht sogar eine sehr schwere vorliegen könnte. Könnte, genau. Und jetzt hat man herausbekommen, dass es diese Art der Behinderung sein wird. Entschuldigung. Ja. Bist du mit deinem Partner zusammen, mit dem Vater des Kindes? Seit 4 Jahren. Ja, wie hat er heute darauf reagiert? Es weiß noch niemand darüber Bescheid. Es weiß noch niemand darüber Bescheid? Nein. Also es dauert immer zwischen 10 und 14 Tage, bis man das Ergebnis bekommt. Ja, und ich habe das halt rausgezögert im Prinzip. Ich bin vom Arzt gekommen und ich habe einfach gesagt, ich habe das Ergebnis noch nicht gekriegt. Jetzt ist auch Pfingsten und das dauert halt alles noch ein bisschen. Und ja, er ist dann heute Abend mit seinen Kumpels losgezogen, was auch in Ordnung ist. Und der hat dir das nicht angemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Nein. Du hast aber gut geschauspielert. Ja, wir haben es auch nur kurz gesehen. Und warum sagst du es ihm nicht? Ich habe Angst vor der Reaktion. Wie könnte er denn reagieren? Weiß ich nicht, dass er vielleicht will, dass ich das Kind abtreibe. Ich weiß es nicht. Es war halt ein Wunschkind und wir wollen halt auch noch heiraten, bevor das Kind im Prinzip kommt. Und ja, im Moment bricht mein ganzes Kartenhaus einfach zusammen. Mein Leben, ja. Also eine Abtreibung wäre in diesem Fall noch möglich. Denkbar, wäre noch möglich. Ja. Wie denkst du darüber? Mein Herz sagt, das Kind lebt. Ich habe Ultraschallbilder, ich freue mich auf das Kind. Aber mein Verstand sagt, ich hoffe es nicht. Ich bin 24 Jahre alt, ich stehe mitten im Leben. Und ich weiß es nicht. Ich weiß im Moment gar nicht, was ich denken soll, was ich spüren soll, was ich denken soll. Aber wenn ich diesen kleinen Wurm spüre in mir, wie er nach mir tritt, es lebt in mir und ich kann doch kein Kind umbringen. Du kennst ja deinen Freund nun schon sehr lange, wie du gerade gesagt hast. Ja. Hältst du es für möglich, dass seine Reaktion so hart sein wird, dass er sagt, abtreiben? Ich kann es nicht einschätzen, ganz ehrlich nicht. Habt ihr denn mal so darüber gesprochen, was wäre, wenn, so rein theoretisch mal darüber gesprochen, über irgend so einen ähnlichen Fall? Nein, gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe da auch nie wirklich drüber nachgedacht, dass vielleicht sowas sein könnte. Was für eine Meinung oder Einstellung hat er denn sonst, wenn es so um behinderte Menschen geht? Eine ganz normale. Also das sind Menschen wie du und ich und die haben halt ihr Handicap und ja, sie machen das Beste draus und gut ist. Also ich sag mal keine negativ. Das ist natürlich ein wahnsinniger Schock, wenn man das hört. Wenn man sich das Leben anders vorgestellt hat und die Zukunft anders vorgestellt hat. Ich bin so jung. Also ich bin 24. Und das ja. Ich weiß nicht, Sarah, es gab ja in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren immer wieder Filme über Menschen oder auch Familien, die Kinder bekommen haben mit diesem Handicap. Ja. Und ich erinnere mich an einen Film, da erzählte die Frau, die das Kind dann bekommen hat, ist genauso von der Reaktion, wie du jetzt reagierst, was ja auch verständlich ist, dass sie sagt, ist eine Welt zusammengebrochen und alles war ganz schrecklich und ich wollte ein gesundes Kind haben, ich wollte ein normales Leben führen und plötzlich war alles anders. Ja. Und dann hat sie sich damals auch für das Kind entschieden und in dem Film war der Junge, war mittlerweile schon 4, 5 Jahre alt. Und das war der Sonnenschein der Familie. Ja. Sie hat dieses Kind heiß und innig geliebt und natürlich kann man auch zu Kindern, die dieses Handicap haben, eine sehr intensive Bindung und Verbindung aufbauen. Und ich glaube, dass man so ein Kind genauso liebt und so innig verbunden ist mit einem solchen Kind wie mit einem sogenannten gesunden Kind. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass dein Herz das dir auch schon sagt. So wie du gerade schon gesagt hast, ich fühle, da ist was, da lebt was, das tritt so ein bisschen rum und bewegt sich und es ist mein Kind. Es ist mein Kind, aber die Frage ist halt immer, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es? Ich wohne halt, meine Familie wohnt 100 Kilometer entfernt, die ist also nicht zur Unterstützung da. Ich stehe mitten im Leben, ich arbeite, ich bin glücklich mit meinem Beruf oder wir sind glücklich mit unserem Beruf. Und ja. Aber weißt du, wir wohnen ja nicht irgendwo in der Welt, sondern hier gibt es so viele Hilfsmöglichkeiten in Deutschland, die man auch in Anspruch nehmen kann. Und ich glaube, dass wenn die Situation dann eintritt, dass sich die Dinge dann auch regeln werden. Und ich weiß gar nicht, ob man am Anfang mit einem Mongoloidenkind mehr Arbeit hat als mit einem nicht behinderten Kind. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube es gar nicht mal in der ersten Zeit. Ich weiß es nicht. Aber ich halte es für ganz, ganz wichtig, Sarah, dass du mit deinem Partner sprichst. Ja, das ist so tun müssen, so schnell wie möglich. Ja. Bis Dienstag will der Arzt eine Entscheidung darüber. Ja, du musst unbedingt morgen mit ihm sprechen, wenn nicht noch heute Nacht, wenn er nach Hause kommt. Du sagst ja, dass ihr eine gute Beziehung habt, dass es ein Wunschkind war. Ja. Dann ist es halt jetzt auch eure gemeinsame Entscheidung und auch eure gemeinsame Aufgabe, dann die Entscheidung zu tragen, die getroffen wird. Ja. Du kamst doch noch nicht auf die Idee, mit deiner Mutter vielleicht zu telefonieren? Ich habe mit noch niemanden gesprochen, nein. Im Moment ist es einfach, ich habe sogar das Rauchen angefangen vorhin wieder, weil ich einfach nicht mehr weiß, was los ist. Ich erkenne mich selbst im Moment gerade gar nicht wieder. Ist aber auch, finde ich, auch verständlich, dass wenn man diese Nachricht bekommen hat, dass man das erstmal eine Illusion zusammenfällt, die man so hatte, so eine Vorstellung vom Leben. Ja, von der heilen Familie. Von der heilen Welt. Ja, die heile Welt, die gibt es nicht. Die heile Welt weiß ich selber. Aber jetzt ist sie so nah an mir dran und ich merke, ja. Ich glaube wirklich, dass du, wenn du das Kind bekommst, was ich hoffe, muss ich schon so sagen, dass du es so lieben wirst und du wirst später sagen, ja, okay, das war normal, dass ich so reagiert habe, aber ich bin so glücklich, dass ich es habe. Ja. Ich kann dir vielleicht noch ein Beispiel aus meinem Freundeskreis erzählen. Dort gibt es auch eine Familie mit einem sehr schwer behinderten Kind. Das wusste man aber nicht während der Schwangerschaft, sondern als das Kind zur Welt kam. Und das war ein Drama, als das Kind zur Welt kam und man das alles gesehen hat. Und da brach auch bei den Eltern erstmal eine Welt zusammen, weil alle hatten sich alles anders vorgestellt. Ja. Heute ist das Kind 15 Jahre alt, ist ein Mädchen und es ist wunderbar. Sie haben sich alle gut miteinander arrangiert und die beiden, also die Eltern, lieben das Kind über alles und Man sieht das Leben dann anders und man denkt in einer anderen Kategorie, aber es ist ebenso schön und genauso richtig alles. Ja. Man merkt halt jetzt, es war wirklich wichtig ist im Leben. Genau, ganz genau. In dem Moment. Ganz genau. Ja. Alles war wichtig, aber jetzt in dem Moment war es wirklich wichtig. Ja. Eigentlich wäre es jetzt wichtig, dass die Schwangerschaft gut über die Bühne geht und dass der oder die Kleine dann gut zur Welt kommt. Ein Mädchen wird ein Mädchen. Das weiß ich auch, ja. Und und dann beginnt man ein Leben, ein etwas anderes Leben, als man sich das gedacht hat. Aber es ist kein schlechteres Leben als ein Leben, wie du dir das erträumt hast. Mhm. So, das Wichtigste aber ist, dass du mit deinem Freund, mit deinem Partner redest. Ja. Wann kommt denn der nach Hause? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise wäre ich auch schon längst im Bett. Ich habe morgen eigentlich Frühdienst, aber... Was machst denn du? Ja, ich arbeite in der Altenpflege. Mhm. Mhm. Und aber da werde ich nicht, ich denke, nicht hingehen können. Moment. Mhm. Ich würde dir wirklich, also wenn ich es du wäre, würde ich so lange aufbleiben, bis mein Freund nach Hause kommt. Dann schlafen kannst du eh jetzt nicht. Nein, ich... Und nein. Es wird dir wahrscheinlich ein Riesenstein vom Herzen fallen, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ja. Und wenn ihr beide euch erstmal richtig austauscht darüber. Ja. So, liebe Sarah, jetzt biete ich dir an, damit wir dich nicht so alleine lassen, bis dein Freund kommt, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Und dann alles Weitere mit deinem Freund, okay? Okay, danke schön. So, liebe Sarah, du legst auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute euch. Alles Gute. Danke. Tschüss. Und hier geht es weiter mit dem Marc. Und Marc ist 31. Guten Morgen, Marc. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Marc. Und was geht's denn bei dir? Ich habe panische Angst, nachts einzuschlafen, morgens nicht wieder aufzustehen. Also ich bin vor circa 2 Jahren und bin vor circa 3 Wochen nach einer Haft von 2 Jahren und 3 Monaten aus der Haft entlassen worden. Wer habe seitdem man panische Angst, nachts einzuschlafen, morgens nicht wieder aufzustehen. Wie nicht mehr aufzustehen? Dass du tot bist, oder was? Ja, dass ich tot bin, genau. Dass also ich an einem Herzstillstand sterben werde. Das hast du im Knast nicht gehabt? Nein, das habe ich im Knast nicht gehabt. Erst seitdem du wieder draußen bist? Erst seitdem ich wieder draußen bin. Und ich habe schon seit Jahren habe ich mit Depressionen zu kämpfen. Habe mich auch schon an einen Internisten gewandt, um halt eine Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, halt sowie Bilder vom Herzen machen zu lassen. Und dieser Internist hat mir halt gesagt, dass mit dem Herzen alles in Ordnung ist. Aber trotz alledem habe ich diese panische Angst. Mhm. Weswegen warst du im Knast? Ich war im Knast wegen Betrügereien. Was und wen hast du betrogen? Also ich habe EC-Kartenbetrug begangen. EC-Kartenbetrug. Mhm. Genau. Über 2 Jahre im Knast? 2 Jahre und 3 Monate war ich im Knast. Mhm. Zum ersten Mal im Knast gewesen? Ja. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, also mittwochs hatte ich Internet und habe halt im Internet halt auch gelesen, dass eine 16-jährige Eishockeyspielerin an einem Herzstillstand gestorben ist. Und dann habe ich das sofort leider umgemünzt auf mich, dass mir das auch jederzeit jetzt passieren könnte. Mhm. Wie ist denn das denn, wenn du abends dann doch dich zu Bett begibst? Wie fühlst du dich dann? Also ich muss sagen, ich habe einen erhöhten Blutdruck in dem Moment, ich habe einen erhöhten Puls, also ich habe richtige Schweißausbrüche, Angstzustände, Panikattacken dabei und komme erst sehr spät halt ans Schlafen, wirklich dann, wenn ich richtig erschöpft bin, komme ich erst ans Schlafen. Anders komme ich gar nicht ans Schlafen ran. Genau, das wollte ich sagen. Wahrscheinlich schläfst du gar nicht so viel aus Stress, aus Sorge. Genau, richtig. Mhm. Die Angst zu sterben im Schlaf. Ja. Das heißt, du hast große Angst vor dem Tod. Richtig. Warum? Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Also, ich bin 31 und hat man noch irgendwo noch so keine Lust, irgendwo richtig zu sterben, ne? Naja, wer hat da schon Lust zu? Also, gut, es gibt auch Menschen, die sterben wollen, aber... Ja. Wie stellst du dir denn den Tod vor? Wenn ich da ganz ehrlich bin, habe ich mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Aber sollte man ja vielleicht, wenn man so eine Angst vor etwas hat, dann sollte man ja vielleicht mal nachdenken, warum habe ich da eigentlich Angst vor? Ja. Also das habe ich bisher noch gar nicht so gemacht. Und sich die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für mich Tod? Was würde das bedeuten? Ja. Ja, Tod heißt ja Ausscheiden aus dem Leben, ne? Aus dem Leben, genau. Mhm. Und würde das bedeuten, dass es, also Stecker raus, alles vorbei, oder hast du in gewisser Weise einen Glauben daran, dass es irgendwie weitergeht? Also ich denke schon, dass es nach dem Tod irgendwo im Himmelreich weitergehen wird. Aber du meinst, dass man davor Angst haben muss? Ja, also das sind so meine panischen Angstzustände davor. Ja. Interessant ist ja, dass du das erst hast, seitdem du aus dem Knast raus bist. Ja, richtig, genau. War das sofort in den ersten Tagen schon? Das ist, also ich bin dienstags entlassen worden und dienstags ist das auch sofort angefangen. Was machst du jetzt, seitdem du aus dem Knast raus bist? Also wie gesagt, also ich hatte mich zum Internisten schon begeben, diesbezüglich, weil mein Hausarzt mir das empfohlen hatte, wegen Belastungs-EKG, Ruhe-EKG. Nee, ich meinte jetzt so beruflich, meinte ich. Ach so, beruflich mache ich momentan gar nichts. Ich will demnächst anfangen mit einer Umschulung halt zum Busfahrer. Ja. Hängt mit dieser Entlassung aus dem Knast auch vielleicht eine große Angst und große Panik zusammen, wieder Tritt fassen zu können, so im normalen Leben? Das könnte natürlich sein, dass es damit zusammenhängt. Klar. Ich frage nur mal so, weil wenn man im Knast sitzt, so schlimm es ist, aber irgendwie ist ja alles geordnet und geregelt und man muss sich um nichts kümmern und man ist einfach da. Ja. Wenn man rauskommt, dann wird man gefordert, total gefordert. Ja, wobei ich sagen muss, also ich habe meine Familie, ich habe meine Eltern, ich habe meinen Bruder, ich habe halt alles, was man sich wünschen kann, ne? Also die haben die ganze Zeit während des Vollzuges, haben die hinter mir gestanden und standen auch an meiner Seite. Hast du eine Freundin? Nein, keine. Hattest du eine, als du im Knast warst? Ich hatte eine, bevor ich im Knast gewesen bin, und die hat mich aufgrund des Knastes hat die mich halt auch verlassen. Wie kam das denn eigentlich dazu, dass du diese ganzen Sachen gemacht hast? Also ich hatte damals schon wenig Geld und meine Partnerin, die war so ein... Hallo? Ja? Ja, jetzt habe ich gerade nicht gehört. Also meine Partnerin war eher so daraus zu leben. Und daraufhin habe ich halt diese EC-Kartenbetrüge begangen, um dass wir halt ein besseres Leben haben. Ach so. Deshalb? Also deshalb. Quasi für die Freundin? Quasi für die Freundin, genau. Das ist ja schön bescheuert. Das ist schön bescheuert, da hast du recht. Wie viel hast du denn da, welche Summe? Also es waren knapp 60.000 Euro. 60.000 Euro? Ja. Das heißt, die musst du auch noch nachzahlen, oder? Da haben, Gott sei Dank, haben meine Eltern und mein Opa das schon bezahlt. Wie hast du das denn gemacht? Wie hast du EC betrogen mit EC-Karten? Also ich bin in den Supermärkten gegangen, habe Elektroartikel gekauft, in hoherem Maße, Notebooks, Festplattenrekorder und solche Sachen und habe die am Schwarzmarkt halt wieder verkauft, halt mit Karte bezahlt und mit Unterschrift. Ja, wie? Du hast die gekauft mit einer fremden EC-Karte, die du vorher geklaut hast? Mit meiner eigenen EC-Karte. Ach so, und hast denn die Schulden angehäuft, oder wie? Richtig, genau. Also ich hatte kein Geld zu dem Zeitpunkt auf meinem Konto. Mit der EC-Karte losgegangen in den Supermarkt und habe die Artikel gekauft. So, jetzt ist das natürlich, wenn zurückzukommen auf dein Grundthema. Ich schlafe nachts nicht ein, weil ich kann nicht schlafen, weil ich Angst habe, zu sterben. Ja. Wenn das so gravierend ist und dich das jetzt so intensiv schon beschäftigt, und das geht ja nun wirklich in die Lebensqualität massiv rein, ja, finde ich, musst du zu einem Psychotherapeuten gehen. Ja, das Problem ist, ich habe mich auch schon an einen gewendet, nur der ist erst der nächste Termin in ca. 5 bis 6 Monaten frei. Ah ja, das ist das Problem. Das stimmt. Hast du denn den Eindruck, dass so in den letzten Tagen oder so in der letzten Zeit das zunehmend schwieriger oder schlimmer sogar wird? Also ich habe das Gefühl, dass es schlimmer wird, ja. Wenn du dann aufwachst, was ist das dann für ein Gefühl morgens? Nochmal, Entschuldigung, ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Wenn du morgens dann aufwachst, was ist das, was hast du denn für ein Gefühl? Was ist das Erste, was du denkst? Dann habe ich ein sehr gutes Gefühl halt, dass ich die Nacht dann doch ganz gut überstanden habe. Ich bin ja doch nicht tot. Nee, richtig, genau. Nach dem Motto. Ja. Okay, Marc, auf jeden Fall muss irgendwas Psychotherapeutisches passieren, finde ich. Es ist ja interessant, dass das mit der Entlassung aus dem Knast so angefangen hat. Vielleicht kann da ein Fachmann was rausholen. Diese Wartezeiten sind immer sehr nervig, das ist mir schon klar. Wir werden dich jetzt aber nochmal zurückrufen und vielleicht hat meine Psychologin so eine Idee, wie man die Zeit überbrücken kann bis zu der Therapie. Ja, wunderbar. Okay. Vielen Dank. Gut, Marc, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, danke sehr. Tschüss, Marc. Ciao. Tschüss. Und hier ist Nick und Nick ist 35. Guten Morgen, Nick. Genau. Hallo, guten Morgen. Hallo, Nick. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe gehört, die erste Anruferin hatte Bedenken wegen dem Down-Syndrom. Ja. Ich habe eine Tochter, die ist 2,5, die hat auch das Down-Syndrom. Mhm. Und Wie ist das mal, Leben? Wie ist das Leben mit ihr? Die Kleine ist fast wie ein normales Kind, sie ist nur langsamer. Mhm. Dauert alles ein wenig langsamer. Also alles dauert alles ein bisschen länger. Wie habt ihr das denn erfahren? Wie habt ihr erfahren von der Behinderung? Direkt nach der Geburt, vorher gar nicht. Und wie war eure, das heißt die Reaktion deiner Partnerin und deine Reaktion? Also ich hatte jetzt kein Problem mit, aber die Mama, die war ziemlich, wie soll ich sagen, die wollte das Kind erst gar nicht. Das hat dann auch ein paar Tage gedauert, bis es dann geklappt hat. Ne? Mhm. Das ist ja schon ein Schock, ne? Man hat ja dann auch ein komplett falsches Bild über diese Krankheit im Kopf, ne? Ja, klar. Man kennt das ja von, ja. 2,5 Jahre sagst du alt und im Prinzip kann man so alles mit ihr machen, nur ein bisschen langsamer ist sie, was man richtig, mit einem anderen genau. Kind auch machen kann. Mhm. Richtig, genau, ja. Also man hört ja immer, dass dieses, wie nennt sich das? Mongoloid hat man ja früher gesagt, mhm. Ne? Mhm. Aber das ist ja komplett falsch, das Bild. Wenn man die Kinder fördert und was für sie tut, dann können die sich so entwickeln, dass sie sogar selbstständig leben können. Ja. Ja. Ist das dein einziges Kind, die Kleine? Ja, richtig. Ja. Ist natürlich erst schwer, so abstrakt zu sagen, aber ich frage es trotzdem. Glaubst du, dass du genauso eine Beziehung zu diesem Kind hast, wie du eine Beziehung hättest zu einem nicht behinderten Kind? Ja, mit Sicherheit. Manche sagen ja sogar, die behinderte Kinder haben, dass die Beziehungen noch enger sind, noch intensiver. Ja, sie ist sehr gefühlvoll. Das ist bei den Down-Trägern so. Mhm. Was man noch dazu sagen muss, wenn wir das vielleicht früher gewusst hätten, mhm. wäre das Kind vielleicht abgetrieben worden. Mhm. Aber einfach nur, weil man halt nicht weiß, was da auf einen zukommt. Wenn man sich da mal ein bisschen einliest und Gedanken drum macht, stellt man fest, das ist gar nicht so schlimm. Zum Beispiel, wenn ihr in der Situation gewesen wärt, wie jetzt die Sarah ist, wo also eine Abtreibung rein theoretisch und rechtlich noch möglich wäre. Mhm. Kann ich voll nachvollziehen, dass die sich Gedanken macht. Mhm. Mhm. Aber ich denke, sie sollte sich wirklich mal an den Daumenkreis wenden und einfach mal mit Leuten Kontakt suchen, die auch so Kinder haben. Ja. Das ist was ganz Besonderes. Diese Tipps werden wir ja gleich, oder die bekommt sie von uns. Hat sie schon bekommen jetzt, da bin ich sicher. Du sagst deine Freundin... Sie kann auch... Ja? Sie können auch gerne meine Handynummer der Dame geben, dann kann sie gerne mit mir reden. Sehr gerne, ja. Du sagst, dass deine Freundin oder Frau das Kind am Anfang nicht annehmen wollte. Wie war das? Beschreib mal, wie die Situation so war. Naja, wie soll ich sagen? Das Kind kam auf die Welt nicht behindert und wir hatten da keine Ahnung von und dann brach die Welt zusammen für die Mutter. Das heißt, die Mutter hat es gar nicht in den Arm genommen? Nee, ging gar nicht. Mhm. Du sagst nur so, die Mutter, aber ihr seid doch zusammen, oder nicht? Nicht mehr, nein. Ach so. Mhm. Mhm. Aber nicht wegen des Kindes? Nee, nicht wegen des Kindes. Mhm. Wie sieht man das eigentlich, diese Art von Behinderung, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Woran sieht man das? Also das sieht man einmal, dass die Augen ein wenig schräg stehen. Mhm. Und dann an den Händen sieht man es auch. Da ist bei Down-Trägern ist eine Linie weniger an den Händen. Eine also Linie? In der Hand? Oder wie? Ja, wenn man die Hand aufmacht, ne? Guckt man die Hand rein. Ja. Da geht eine Linie vom kleinen Finger an den Ringfinger, ne? Und das ist bei den Down-Trägern nicht der Fall. Da geht die Linie vom linken, also vom kleinen Finger an den Zeigefinger. Mhm. Sprich, da sieht die Hand, ich sage es jetzt mal, ein bisschen mehr aus wie bei einem Äffchen. Ah so, ah ja. So, und bei dir war die Reaktion sofort, dass du, ganz ehrlich, sofort, dass du gesagt hast, ich nehme es an, ich liebe es, das ist mein Kind. Ja. Es gab keine Sekunde der Irritation. Nein. Das ist ja auch interessant. Ich kenne eher immer so die umgekehrten Fälle, dass die Mütter dann zuerst diejenigen sind, die das Kind annehmen und die Väter erstmal gebremst sind. Erklärbar vielleicht dadurch, dass die Mutter einfach näher dran ist an dem Kind, aber offensichtlich war es dann bei euch anders. Mhm. Aber jetzt ist das wunderbar. Das ist der Mittelpunkt des Lebens, die Kleine. Ja. Ja. Ja, das hört man wirklich immer wieder. Hoffentlich hat Sarah dich jetzt noch gehört. Insofern ist das eine sehr, sehr schöne und sehr nette Rückmeldung von dir. Dafür danke ich. Wie gesagt, ich rede gerne mit der Dame, wenn sie Fragen hat, soll sie mich anrufen. Das machen wir sehr gerne. Die muss jetzt erstmal mit ihrem Partner reden, und aber das Angebot steht und das reichen wir dann gerne weiter. Rick, ich danke dir vielmals und alles Gute dir und deiner Familie. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, ach, das ist ja perfekt. 1.30 Uhr, genau 1.30 Uhr. Und jetzt machen wir eine Lumian-Postecke. Kerstin hat geschrieben. Hi Domian. Ich war ja zunächst regelrecht geschockt, als ich vorgestern bei dir Tim hörte, der von seinen pädophilen Neigungen erzählte. Aber dann fand ich es sehr beachtenswert, dass er sich bei euch gemeldet hat und quasi um Hilfe bat. Es war ja auch noch nichts Schlimmes passiert. Gut, dass er angerufen hat, gut, dass du ihm einen therapeutischen Weg gezeigt hast, gut, dass du so auch andere, die irgendwo zugehört haben, ansprechen konntest. Solche Dinge sind nur in der Sendung Domian möglich. Hut ab und Respekt. Bernd, 45, schreibt, hallo Domian, ihr solltet in der nächsten Zeit das Thema Sterbehilfe unbedingt noch einmal ausführlich aufgreifen. Auch ich bin ein Befürworter der Sterbehilfe. Wenn ein Tier schwerst erkrankt ist, lässt man es aus Gnade sterben, weil es ja sonst Tierquälerei wäre. Und beim Menschen, auch wenn er noch so todkrank ist und es sein ausdrücklicher Wille ist, hilft ihm niemand beim Sterben. Ich nenne das Menschenquälerei. Jeder soll doch über sich selbst frei entscheiden können. Zum selben Thema schreibt Hanna, hallo Domian, gerade wir in Deutschland mit unserer Vergangenheit sollten das Leben unbedingt und immer schützen. Kein Arzt darf zum Tötungshelfer werden. Die Lösung des Leidens Schwerstkranker darf nicht die aktive Sterbehilfe sein, sondern die individuelle und gezielte Betreuung des Kranken. Das heißt Schmerztherapie, menschliche Zuwendung und Seelsorge. Ich plädiere für mehr Hospize in Deutschland. Dort können die Menschen in Würde und ohne Angst ihre letzten Tage und Wochen verbringen. Dann noch eine Richtigstellung von Annette. Die schreibt, hallo liebes Domian-Team und liebe Domian-Redaktion, ich möchte darauf hinweisen, dass Cannabis für Schmerzpatienten vom Arzt in Form von Tropfen oder Tabletten verschrieben werden können. Es darf nicht im Raum stehen bleiben, dass ein Schmerzpatient illegal auf den Drogenmarkt ausweichen muss. Das wurde hier so gesagt vor einer Woche und ich danke Annette für die Klarstellung. So, und dann noch Jan. Jan schreibt, hi Domian, ich habe mich am Donnerstag gekugelt vor Lachen, als du mit der über 60-jährigen Sexin gesprochen hast, dass sie seit 20 Jahren ein Sexverbot ihrem Mann gegenüber ausgesprochen hat, ist ja schon krass. Aber offenbar hatte sie beim Fremdgehen ja doch eine Menge Spaß. Besonders wohl bei Französisch. Ich könnte mit einer Sexin keinen Sex haben. Bei jedem Wort, das sie sagt, würde ich mich im wahrsten Sinne des Wortes schlapplachen. Ende der Postecke. Und jetzt machen wir weiter mit unserer freien Themennacht. Und zwar mit dem Andreas. Und Andreas ist 21. Guten Morgen, Andreas. Hallo, Andreas. Hi. Hi. Um was geht's? Weswegen rufst du an? Also, ich bin seit 16 Jahren lebertransplantiert. Seit 16 Jahren schon? Ja. Und der Spender war mein Vater. Und ich hatte das sogenannte Alachiel-Syndrom. Das wurde bei der Geburt festgestellt. 16 Jahre, da warst du 5 Jahre alt. Genau. Spender war der Vater, das muss man erklären. Da, soweit ich informiert bin, wurde nicht die ganze Leber von deinem Vater weggenommen, das wäre eher gestorben, sondern ja, ein Teil der Leber. Ja, die wieder, 40%. 40%, die bei ihm dann wieder nachgewachsen ist, hoffe ich. Genau, und bei mir auch. Also genau, und du hast die 40% eingepflanzt bekommen und dann hat sich die Leber vergrößert alleine. Genau, die Leber ist das einzige Organ, das mitwächst. Genau. Im Gegensatz zu allen anderen, wo es viel komplizierter dann ist. Ja, wobei genau. Diese Operation, glaube ich, auch sehr kompliziert ist, das zu machen. Ja, also vor 16 Jahren war das ja noch nicht so weit. Mhm. Aber und das wurde in Hamburg-Eppendorf gemacht, ja. Also in der Uniklinik. Ja. Und da waren auch sehr gute Professoren, also der Herr Dr. Prölsch, also Professor, und Modelski, die heute aber dort nicht mehr sind. Was war denn damals los, dass du als kleiner Junge so krank warst, dass du eine neue Leber brauchtest? Also das kam alles durch das Alagille-Syndrom. Die Professoren haben gemeint... Erklär mal, was das ist. Also das ist eine Verengung der Gallengänge. Mhm. Und die Gallenflüssigkeit geht dann ins Blut. Oh, das ist lebensgefährlich. Genau, und dadurch kommt auch die Gelbsucht und so. Und ich habe mich halt... Und kann man diese Gänge nicht einfach vergrößern? Das war früher irgendwie nicht möglich, weil meine ganze Leber auch schon kaputt war. Mhm. Und das hatte man vorher so, als du 2, 3, 4 warst, nicht so mitbekommen, dass da was nicht stimmt? Doch schon, aber da konnte man irgendwie noch nicht operieren, weil ich noch auf der Warteliste war. Mhm. Und die haben erst bei meiner Mutter geguckt, ob man operieren kann, aber bei ihr ging das nicht. Mhm. Und dann sind sie irgendwie zu hat mein Vater gefragt, ob sie es nicht von ihm machen können. Dann haben sie halt die ganzen Tests gemacht. Mhm. Warteliste dann, übrigens heißt, dass du, das sollte erst jemand, eine fremde Spenderleber sollte genau, ja, herangenommen werden. Ja. Mhm. Und aber dann hat mein Vater halt gefragt, ja, könnte es nicht von mir klappen? Mhm. Dann haben sie halt ihre ganzen Tests durchgeführt, die sie brauchten. Und dann hat man doch, hat es doch gezeigt, dass es klappen kann. Hat dein Vater diese Operation und alles gut überstanden und hast du es gut überstanden? Ich habe es sehr gut überstanden. Ich war nur 2 Tage in der Intensivstation und wurde dann auch gleich dann nach den 2 Tagen wieder auf die normale Station verlegt. Mhm. War dann dort 2 Wochen und durfte dann auch wieder nach Hause. Und dein Vater? Bei ihm war es ein bisschen komplizierter, aber das habe ich nicht so mitgekriegt. Mhm. Er hat mal eines Nachts keine Luft mehr gekriegt nach der OP. Mhm. Und dann haben die ihm die Bauchspeicheldrüse durchgestochen irgendwie bei irgendeiner Untersuchung. Mm. Und das musste sofort gemacht werden. Der nächste Tag kam dann der Professor und hat es dann nochmal korrigiert. Aber wenn er jetzt aufstoßen muss, hat er immer Schmerzen. Das ist die Folge von dem Kunstfehlergriff. Genau, ja. Mm. Genau. Ja. Wie lebt es sich denn, jetzt bist du 21 Jahre alt, sind ja nun viele Jahre vergangen, wie lebt es sich denn mit einer fremden Leber? Also ich komme sehr gut damit zurecht. Es gab nur einmal eine Abstoßungsreaktion, aber die war nur kurzzeitig. Wie alt warst du da? Da war ich auch so, glaube ich, 6. Ach so, ganz frisch danach. Und was, wie merkt man das? Was ist eine Abstoßungsreaktion? Also da hat die Leber irgendwie angezeigt, dass sie halt, dass mein Körper die nicht annimmt, weil es halt eine Fremdleber ist. Und wie zeigt die Leber das an? Da werden die Werte ganz schlecht. Achso, man sieht das in den Werten. Du hast also keine besonderen Schmerzen gehabt oder nee, so etwas. Die Werten zeigen das einfach an, die Blutwerten und so. Und wie hat man das dann wieder hinbekommen? Durch Medikamente dann wieder. Ich krieg ja jetzt immer noch ein Anti-Abstoßungsmittel, also dass es nicht abstoßt. Mhm. Und das nehme ich jetzt halt schon lang. Früher hatte ich ein stärkeres, aber jetzt mit den Jahren habe ich ein leichteres bekommen. Aber ist das nicht auch sehr belastend für einen Körper, gerade für einen jungen Körper in der Pubertät und so, wenn man ständig so ein Medikament... Ja, das ist das andere. Ich bin dadurch immunsuppressiert. Das heißt, ich habe ein schwaches Immunsystem. Genau, weil alles platt gemacht wird. Genau, ja. Und dadurch hat sich dann auch die jahrelang ein Lymphom in der Lunge gebildet. Was ist das? Ein Lymphom ist eine Art Tumor. Ach so. Ja, den hatte ich vor 2 Jahren. Mhm. Das ist einfach von dem Medikament, eigentlich kommt es nach 5 Jahren, aber bei mir hat es 15 Jahre gedauert, bis sich irgendeine Nebenwirkung gebildet hat. Und ist der Tumor immer noch in der Lunge? Nein, den habe ich vor einem Jahr besiegt. Also besiegt heißt? Was heißt besiegt? Also er ist doch komplett weg. Die Zellen sind komplett getötet worden. Achso, also nicht durch eine Operation, sondern nur durch eine Antikörpertherapie. Mhm. Also das heißt, man ist, wenn man so eine Transplantation hinter sich hat, ist man Zeit seines Lebens immer noch mit sich und der Krankheit sehr beschäftigt. Ja. Man kann nicht ganz normal zur Tagesordnung übergehen und sagen, jetzt bin ich transplantiert und nun geht wieder, ist alles ganz normal. So ist es auch nicht. Leider nicht. Kannst du denn darüber hinaus so eigentlich ein normales Leben führen und musst du auf gewisse Dinge große Rücksicht nehmen? Also so darf ich alles essen und so, halt kein Alkohol, aber das mache ich, also ich trinke sowieso keinen Alkohol, rauche nicht. Ja, kann man auch darauf verzichten, auf beides. Ja, und das ist halt, da ich auch noch nierenkrank bin, auch noch dazu. Hängt das irgendwie zusammen oder ist das einfach ein blöder Zufall? Ja, das ist, weil meine Nieren zu klein sind. Also meine Nieren geben nicht die entsprechende Leistung für meine Körpergröße. Das heißt, ich habe eine chronische Niereninsuffizienz. Das heißt, du bist von Geburt an, man sich nicht so gut um dich gekümmert bei deiner Entstehung. Also da sind schon einige Sachen nicht so ganz gut gelaufen. Das war halt, ich weiß auch nicht, im Mutterleib oder so. Mhm. Einfach bei der Geburt war das schon alles so. Ja, klar, so meinte ich es auch. Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Man weiß halt nicht, warum das jetzt so ist, weil Alagille-Syndrom vererbt man eigentlich, also tut man erben. Mhm. Oder der Professor hat auch gesagt, es könnte von Tschernobyl kommen. Man weiß es nicht. Ach so, das ist ja interessant. Halt alles so, wir wüssten kein Vorfahren, wer das jetzt hatte. Mhm. Was für eine Beziehung hast du zu deinem Vater? Eine sehr gute. Würdest du sagen, eine besondere Beziehung aufgrund dessen, dass du seine Leber hast? Ja, also wir gehen so wie Vater-Sohn. Mhm. Also meine Eltern sind ja auch getrennt, aber trotzdem haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Er hat auch mal gesagt, wenn er mal stirbt, kann er ja nicht richtig sterben, weil er ja noch einen Teil in mir hat. Mhm. Das war dann doch sehr emotional für ihn. Ja, wirklich. Mhm. Also das heißt, deinem Vater hast du dein Leben zu verdanken, das kann man so sagen. Ja, und natürlich auch den Ärzten. Natürlich. Was machst du beruflich? Im Moment nichts. Dadurch, dass ich das Lymphom halt vor 2 Jahren hatte, muss ich viel inhalieren. Mhm. Also Antibiotika inhalieren und so Sachen halt für die Lunge. Verstehe, das heißt, das wäre eine große Belastung, wenn du irgendwie jetzt richtig arbeiten gehen müsstest. Der Körper gar nicht aushalten. Ja, genau. Mhm. Und wo ich das Lymphom hatte, habe ich auch sehr stark abgenommen. Mhm. Da wog ich nur noch 31 Kilo. Ja. Und ich bin 1,60. Also das ist schon... Oh ja. Ich war im Rollstuhl und alles. Also das war schon... Also da hast du mit deinen 21 Jahren aber wirklich schon eine ganze Menge mitgemacht. Ja, das ist schon heftig. Und ich wollte einfach mal so auch den Leuten sagen, dass man immer kämpfen soll. Also nie aufgeben. Mhm. Also es lohnt sich für was zu kämpfen. Ich habe ja auch eine Tochter und eine Freundin. Ach so, du hast schon eine Tochter? Ja. Ah. Die ist heute 2 geworden. Ah, Gratulation von uns aus hier. Dankeschön. Und sie hat es von mir vererbt, auch das Alagille-Syndrom. Nur hat sie es halt am Herz. Mhm. Und ja. War das vorher klar, dass die Gefahr groß ist, dass du das vererben könntest? Ja, das war vorauszusehen. Und das war kein Grund, dass du gesagt hast, dann möchte ich keine Kinder bekommen? Nee, war für mich kein Grund, weil ich weiß, dass, also ich bin jetzt ja in Heidelberg in Betreuung, ich bin ja noch in der Kinderklinik. Und du bist jetzt gerade in der Klinik? Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. Mhm. Ich war vor 2 Wochen. Mhm. Aber in Heidelberg wurde auch das Lymphom behandelt, mit Erfolg natürlich. Also der Tumor in der Lunge, sagen wir genau, mal so, das versteht genau, man ja. besser. Mhm. Ich habe den komplett besiegt. Also er kann irgendwann mal wiederkommen, aber im Moment ist überhaupt keine Gefahr. Jetzt erklär mir doch mal, was die Kleine am Herzen genau hat. Das habe ich nicht verstanden. Ja, sie hat jetzt verengte Lungenschlaggefäße. Lungenschlag? An der Leber hatte, an der Gallengänge, hat sich ja verengt. Welche Folgen, also Lungenschlaggefäß, das hängt irgendwie mit dem Herz dann zusammen. Genau, ja. Was kommt auf die Kleine dann zu? Also sie wird jetzt auch noch dieses Jahr operiert. Mhm. Da, bei ihr werden aber die Lungengefäße erweitert. Das kann man heute? Ja, das kann man heute machen. Gibt es die Chance, dass sie ein relativ normales Leben dann führen kann? Ja, doch. Das schon? Ja, also wir haben jetzt noch nicht... groß was mitgekriegt. Der Oberarzt hat nur gesagt, ja, wir müssen das auf jeden Fall operieren. Mhm. Und er wird sich dann nochmal ausführlich bei uns melden und uns alles erklären. Also hoffen, es kann sein und hoffen wir mal, dass es dann durch diese Operation, dass es gut geht. Ja, aber Bei ihr ist es so, die ist fit, die rennt hier rum, also man merkt ihr wirklich nichts an. Dennoch, frage ich nochmal, hat dich das nicht doch ein bisschen ins Grübeln gebracht, ein Kind in die Welt zu setzen, ohne zu wissen, wie schwer es vielleicht krank ist und was man dem Kind dann damit antut? Ja, schon, aber ich habe halt, das war da vor dem Lymphom und dann, wo ich den Tumor bekommen habe, war ich dann doch froh, dass ich jemand hatte, für wen ich kämpfen kann. Mhm. Ach so, verstehe. Weil das war, ist einfach schön, sie aufwachsen zu sehen. Mhm. Und in den hinein denke ich schon, dass sie das schafft. Die ist auch sehr stark. Ja. Und du lebst mit deiner Partnerin auch zusammen? Ja. Ja. Und das ist gut alles? Ja. Also, was glaubst du, Andreas, 21 Jahre, so viele Sachen schon mitgemacht, so viele ernste Sachen, auch sehr dem Tode immer nahe gewesen, kann man ja so sagen. Ja, also ich wäre auch schon mal fast gestorben. Genau. Was hat das für eine, was hat das für Spuren in dir hinterlassen? Ja, also erstmal, man lebt intensiver. Ja, man passt halt mehr auf sich auf. Mhm. Und aber es macht einen doch schon stolz, wenn man dann halt, ja, wenn man für was gekämpft hat und genau, man steht jetzt halt gut, genau, gut da. Genau. Also sei ich mal jetzt nicht gesund, aber ich war jetzt vor 2 Wochen bei der Jahreskontrolle für die Leber halt. Mhm. Das mache ich jedes Jahr. Mhm. Und der Professor in Heidelberg hat zu mir gesagt, also deine Leber läuft 1A, als wäre es deine eigene. Und das ist ein gutes Gefühl, ne? Und ja, ein Erfolgserlebnis. Ein freut einen, genau, ja, ja. Und da weiß ich, ich mache alles richtig. Also ich glaube schon, dass du, gerade wenn man selbst so viel erlebt hat, dass man da mit anderen Betroffenen, anderen kranken Leuten auch sehr viel Mut machen kann. Mit ja, das hoffe ich doch. Das glaube ich schon, auf jeden Fall, Andreas. Das hoffe ich. Das wollte ich auch mit diesem Gespräch eigentlich auch bewirken. Ich glaube, das hast du auch gut geschafft. Respekt vor dir. Das würde mich freuen und das freut mich auch. Ja, und Respekt vor dir und vor all dem, was du schon geschafft hast. Dankeschön. Und ich wünsche dir natürlich, dir persönlich und deiner Kleinen, deiner Familie von Herzen alles Gute, dass danke, alles gut läuft und dass ihr ein sehr glückliches Leben miteinander führen könnt. Alles klar, dankeschön. Alles Gute, Andreas. Tschüss. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. So, jetzt möchte ich euch gerne noch unser Thema nächste Woche sagen. Übrigens, am Montag sind wir ja nicht da, wegen des Pfingstfeiertages. Wir fangen dann wieder an am Dienstag mit einer freien Themennacht. Und in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ist wieder Themennacht. Und unser Thema nächste Woche heißt, das habe ich für Geld getan. Und in der nächsten Woche möchte ich in der Themennacht mit Leuten sprechen, ja, die etwas gegen ihren Willen und ihre Überzeugung getan haben, des Geldes wegen. Also zum Beispiel Sex mit dem Chef, ein Schweigegeld angenommen, die wegen Geld geheiratet haben oder vielleicht sogar Gewalt angewendet haben, wegen einer Summe, vielleicht jemanden zusammengeschlagen haben. Das habe ich für Geld getan. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wer gerne mitmachen möchte, kann sich schon anmelden unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit der Andrea und die ist 38. Guten Morgen, Andrea. Hallo, Domian. Hallo, Andrea. Um was geht's bei dir? Ich trauere gerade sehr mit meinem Kind. Du trauerst mit deinem Kind? Ja. Was ist geschehen? Mein Sohn ist 17 Jahre alt und hatte einen sehr guten Freund, den Dennis. Die sind zusammen sehr viele Jahre groß geworden, wir haben nebeneinander gewohnt und Dennis ist vor 1-2 Wochen, ich denke mal mit aus Gruppenzwang und die haben eine unüberlegte Tat getan, die haben ein Auto gestohlen. Hier. Dein Sohn auch? Ort. Nein, mein Sohn, Gott sei Dank, den Abend nicht dabei gewesen. Also andere Jungs und er? Andere Jungs im ersten Freundeskreis und haben ein Auto gestohlen, haben ein paar Runden gedreht, natürlich alle minderjährig, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, eines Führerscheins und ich denke mal auch, dass Alkohol im Spiel war, ich weiß das jetzt nicht so genau und der Dennis hat wohl während der Fahrt dann Panik bekommen, wollte halt aus dem Auto. Der auch. Ist nicht selbst gefahren. Er ist nicht selbst gefahren, nein. Und der Junge, der das Auto gefahren hat, hat dann wohl auch in Panik oder wie auch immer die Kontrolle über den Wagen verloren, weil der eine halt aus dem fahrenden Auto aussteigen wollte und hat dann die Leitplanken mitgenommen und der Dennis wurde aus dem Auto geschleudert und zwischen Leitplanke und Wagen eingeklemmt. Und die anderen beiden Jungs haben den Unfallort verlassen und den Dennis schwer verletzt dort liegen lassen. Mhm. Der wurde in künstliches Koma gelegt, mehrfach operiert und ist heute Morgen an den Folgen dieses Unfalls verstorben. Wir sagen nochmal, Dennis, das ist der Sohn, der Freund deines 17-jährigen Sohnes. Meines 17-jährigen Sohnes. Mit dem du offensichtlich zu dem Jungen auch ein enges Verhältnis hattest, zu dem Dennis. Ja, schon. Weil der oft bei euch war wahrscheinlich. Und ja, und auch Kevin bei denen. Kevin ist dein Sohn? Ja. Wie nimmt denn Kevin das auf? Er ist sehr geschockt und wütend auf die Jungs, die dabei waren, die den Wagen gefahren haben. Und er ist wütend auf den Dennis. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen, dass ich ihm nicht helfen kann. Das musst du natürlich. Du musst ihm natürlich, ne? Du musst natürlich jetzt für ihn da sein, für dein Sohn ist wahrscheinlich auch so 16, 17? 17. 17. Da darf es nicht passieren, dass er dich trösten muss, sondern da musst du ihn genau trösten. Genau, deswegen rufe ich dich an, um mich auszuweinen. Aber er redet mit dir darüber. Nein. Nein. Sondern? Er blockt total, er reagiert ziemlich aggressiv darauf. Auf sämtliche Fragen blockt er total ab und er kann auch nicht wirklich weinen. Mhm. Also ich glaube, er hat es auch noch nicht richtig begriffen. Mhm. Wie hat er denn, also heute ist der Freund gestorben. Ja. Wie hat er denn, also deinen Sohn Kevin, heute, hast du es ihm gesagt? Nein, sein Vater hat es ihm gesagt. Wie hat er denn darauf dann reagiert spontan? Also spontan mit Sprachlosigkeit und dann, ja, dann weiß ich Bescheid und hat sich dann in sein Zimmer zurückgezogen und ich bin dann zu ihm und habe natürlich versucht, mit ihm zu reden und ja, aber es kam halt gar keine Reaktion. Er ist total in sich gekehrt und wenn man ihn dann fragt, möchtest du drüber reden? Nein, will ich nicht. Und dann telefoniert er wieder mit anderen Freunden, wo er dann wütend schreit und halt auf die anderen Jungs schimpft. Und die haben ihn liegen lassen, ne? So habe ich es verstanden gerade. Ja, ihn liegen lassen. Hat er da noch lange gelegen, der Dennis? Ich weiß nicht, wie lange er da gelegen hat. Ich glaube aber schon, weil der Hintergrund meiner Frage ist, hätten die sofort selbst die Polizei oder den Krankenwagen benachrichtigt? Und dann wäre vielleicht nicht so viel. Vielleicht. Also die haben Fahrerflucht begangen, die sind abgehauen, richtig? Ja. Die haben sich Stunden später bei der Polizei gemeldet. Sind die mit dem Auto abgehauen oder zu Fuß? Das weiß ich gar nicht. Ich muss dazu sagen, und der Kevin hat mir von dem Unfall erst nicht, also er hat mir, ich von dem Unfall wusste ich, weil es halt hier im Ort war. Mhm. Er hat mir aber nicht gesagt, dass der Dennis daran beteiligt war und dass der Dennis auch dieser schwer verletzte Junge gewesen ist, weil Kevin natürlich Angst hatte, dass ich ihm sage, siehst du und na, passt auf euch auf. So kann es enden und so weiter. So kann es enden, das hättest du sein können. Und wie lange hat der Dennis jetzt im Krankenhaus gelegen? Anderthalb, zwei Wochen ist der Unfall jetzt. Seid ihr denn gemeinsam mal ins Krankenhaus gegangen und habt ihn besucht? Nein, der Kevin war nur alleine da. Er lag schwer auf Intensiv. Ach, dein Sohn war alleine bei ihm? Ja, also er wollte ihn besuchen und es durfte aber keiner zu ihm, weil er halt schwer auf Intensiv lag, ne? Ach so, das heißt, also er hat ihn nicht besucht, also er hat ihn nicht persönlich gesehen. Nein, er konnte nichts mehr, er hat nur mit der Mutter Kontakt gehalten, hat aber mit mir selbst drüber nicht gesprochen. Also ich wusste bis gestern eigentlich nicht, dass es der Dennis war. Hast du denn mit der Mutter Kontakt jetzt heute schon aufgenommen? Heute, ja. Wie nimmt die Mutter das auf? Ja, wie eine Mutter den Tod ihres Kindes halt aufnimmt, ne? Die ist, ja, sehr depressiv, hysterisch ohne Lebenswillen. Sie hat noch zwei kleinere Kinder, die sie total ablehnt. Sie will also mit der ganzen Welt nichts zu tun haben momentan, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also eine ganz furchtbare Katastrophe. Ja. Und jetzt für mich ist ja heute schlimm mit dem Gedanken, jetzt, weil Kevin halt mit dieser Clique immer zusammen ist, halt nur diese eine Nacht war er halt nicht da, was auch immer, ich weiß gar nicht, ob er wegen mir arbeitstechnisch auf seinen kleinen Bruder aufgepasst hat oder so. Ich kann dir das noch nicht mal mehr sagen, aber ja, natürlich hat mein Sohn mir aus Angst vor diesen Sprüchen oder Vorwürfen oder so nicht sofort davon erzählt. Und genauso ist es auch. Ich denke, was wäre gewesen? Jetzt, die Jungs haben was wegen fahrlässiger Tötung oder so am Hintern. Der eine ist tot. Und ich würde an der Stelle, wenn es überhaupt zu einem Gespräch kommt, gar nicht diese Thematik aufgreifen, sondern zunächst nur über seine Gefühle sprechen und seine Trauer. Jetzt ist nicht die Zeit der Warnung oder der Vorwürfe. Nein, auf keinen Fall. Jetzt geht es nur darum, dass er merkt, dass du ihn ernst nimmst in seiner Traurigkeit. Ja. Schwierig ist es natürlich, wenn man überhaupt nicht an ihn rankommt. Ja. Das heißt, du musst schon insofern ihm signalisieren, dass du da bist, dass du ihm keine Vorwürfe machst, dass du in keinerlei Weise irgendwie ihn bedrängst, sondern dass du da bist. Okay. Ich würde aber auch auf jeden Fall gerne nochmal, dass du mit meiner Psychologin, mit der Magdalena sprichst. Sehr gerne. Die dir hier da von fachkundiger Seite auch nochmal einen Tipp geben kann. Ja. Das ist schon eine schwierige Situation, das glaube ich. Und das ist ein Schock für alle, die daran beteiligt sind oder die da in eurem Umfeld leben. Ja. Andrea, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena wird sich gleich bei dir nochmal melden. Okay, alles klar. Alles Gute, alles Gute. Tschüss. Danke. So, und hier ist Christine und Christine ist 30 Jahre alt. Christine, guten Morgen. Guten Morgen. Christine. Hallo. Hi. Ja, ich habe vor 2 Jahren schon mal angerufen und hatte dir damals versprochen, dass ich nochmal anrufe. Und zwar ging es darum, ich habe meinen Lebenspartner verloren, den habe ich 7 Jahre gepflegt. Mhm. Der hatte Krebs und ich war damals völlig am Ende und völlig verzweifelt. Und du hattest mir Mut gemacht und hast mir gesagt, ich soll wieder neuen Mut fassen und so. Ja, und in 4 Wochen heirate ich. Ja. Das ist ja eine Überraschung. Ja. In 4 Wochen heiratest du. Mhm. Wann hast du denn deinen jetzigen Partner und wie kennengelernt? Ja, also ich hatte im April bei dir angerufen und habe 2 Wochen später auch versucht, mir das Leben zu nehmen. Mit Tabletten, aber ein Freund hat mich gefunden. Mhm. Und bin dann in eine Tagesklinik gegangen und dort hat mir ein Arzt einen sehr lustigen Tipp gegeben und meinte, ich soll doch einfach mal im Internet Kontaktanzeigen gucken, ob mir Männer gefallen oder so, aber nicht jetzt unbedingt einen kennenlernen. Und ich meinte halt so, ja gut, kann ich ja mal machen. Mhm. Habe ich gemacht und dann habe ich Ravi kennengelernt und jetzt... Das war ja, ich erinnere mich an unser Gespräch, das war ja schon sehr, sehr dramatisch, weil du bist erst 30 Jahre alt und dein Partner war ja auch ungefähr in dem Alter, glaube genau, ich. Ja. Mhm. Dass er so schwer krank war und dass du dich so sehr um ihn bemüht und gekümmert hast. Ja, genau. Und ich habe halt 7 Jahre den gepflegt und habe halt gedacht, nie wieder kann ich Freude empfinden. Mhm. Und ja, das Schöne daran ist, also mein zukünftiger Mann, der heißt Ravi und dessen Name bedeutet indisch aufgehende Sonne. Und das ist ja... Das ist schön. Genau. Das passt halt total zusammen, weil meine Sonne wieder aufgegangen ist. Das ist ja wirklich eine tolle Sache. Ja. Das ist eine tolle Sache. Und du hast jetzt die Trauer und all das Unglück von damals, wie hast du das jetzt so für dich verarbeitet? Ja, ich habe halt ihn immer noch lieb und ich werde auch immer an ihn denken und er ist immer in meinem Herzen und der Ravi akzeptiert das auch komplett und ich habe aber gemerkt halt, es geht weiter. Es wird nie wieder so, wie es war, aber es wird anders schön. Genau, es wird nicht wieder so, wie es war, aber es wird in einer anderen Form, wie du es gerade schon sagst, es wird anders schön. Ja. Genau das ist. Schön, dass du mal angerufen hast, Christine. Das freut mich wirklich sehr. Ich wollte unbedingt dir das Feedback nochmal geben. Super. Ein Beispiel, dass man ganz fertig ist und keinen Ausweg mehr sieht und dann irgendwann passiert es doch wieder und man findet einen Weg. Genau. Sehr, sehr schön. Alles Gute wünsche ich euch beiden. Ja, danke. Viel Glück. Schön. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Volker Thake. Wir sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder da, dann auch mit einer feinen Themennacht wieder. Ich wünsche euch ein schönes langes Wochenende, ein schönes Pfingstfest und freue mich auf nächste Woche und bin gespannt. Bis dahin. Tschüss.